In der Kreisstadt Altholm scheint das Leben den dort gedruckten zwei Zeitungswinzlingen zufolge abzulaufen wie eh und je. Nur Neues im Kino. Ein Konfektionshaus hat den Preis für Damenunterwäsche herabgesetzt. Auf der Jugendwiese hat ein kleiner Zirkus namens Monte sein Zelt aufgeschlagen. Noch erfährt keiner, was im Lande Bedrohliches vorgeht. Der Fahrer der ramponierten Zündapp holt das Letzte aus der Maschine heraus, als ginge es ums Leben. Der Fahrer ist Georg Henning, der junge Freikorpsmann, der Abenteurer, mal Vertreter für Zentrifugen und Melkmaschinen, dann wieder Chef einer Illustrierten. Beim Gemeindevorsteher Reimers in Gramzow, wo jene spektakuläre Ochsenpfändung ihren Anfang nahm, kann die Zündapp ausdampfen. Reimers? Du musst weg, Reimers. Sie wissen Bescheid, viel Zeit hast du nicht mehr. Du musst was zusammenpacken, Geld einstecken, Papiere verbrennen. Tommy könnte immer kommen. Woher weißt du das überhaupt? Als ich heute Nacht von dir weggefahren bin, ist mir wieder dieser Kerl eingefallen, dieser Zeitungsfritze. Ich ahnte, dass er schwindelt. Dass er Fotos gemacht hat von dir, von euch, von der Ochsenpfändung. Und dass er dafür eine Menge kassieren kann. Und richtig. Seit früh an war ich ihm auf den Fersen, in Abstand, hinter dem Auto her mit ihm und diesem Fraxen von Altholm. Halten in Stolpe vorm Regierungsgebäude. Da wusste ich, was die Glocke geschlagen hat. Bin zur Post gerannt, in die Telefonzelle. Das hättest du hören sollen. Reimers, wie dieser Wallach, dieser Temporius am Telefon gestottert und geschnauft hat. Ich hab gerochen, wie seine Hosen voll wurden. Das verstehe ich nicht. Herr Präsident, in 5 Minuten fliegt die Bude in die Luft. Das hättest du secht? Ich musste doch Zeit für dich gewinnen. Das wäre nicht gut von dir. Och. Das gibt ja nur Krakeel in Zeitungen. Die Brücken kennen Krakeel. Die Zeitungen! Höchstens 5 Zeilen! Kleiner Scherz von einem Witzbold! Lattisse Socken. Wir hätten eine gute Sache. Klamauk können wir nicht brücken. Ohne Klamauk geht's nicht! Glaub mir, keiner von euch soll damit was zu tun haben. Ich mache es allein! Bitte? Du kannst machen, was du willst. Aber wenn du im Dreck legst, wir dauen nix vor dir. Reimers, mach zu! Verschwinde, du bist der Führer. Du darfst denen nicht in die Hände fallen. Ich war hier sitten blieben. Ich war mein Gewehr hallen. Was? Und es putzen und ölen. Bist du verrückt? Putzen und ölen. Sie werden dich in Handschellen fortschleppen. Das ist sehr gut. Dich ins Zuchthaus von Altholm stecken. Das wäre der schönste Dach in meinem Leben. Hau ab. Sag den Buren Bescheid. Du kannst rumtelefonieren, sag den Sendboten Bescheid, dass sie es im Bezirk erfahren. Einen Fotografen her und Bilder in die nächste Ausgabe der Bauernschaft. Ja. Ja. Im Wegfahren, versehen mit Reimers Aufträgen, bemerkt Georg Henning in der Ferne in Richtung Altholm eine kleine Staubwolke, die langsam größer wird. Dann wird die Kühlerfront einer Schupowanne sichtbar, dieses große, wulstige Automobil und Symbol der Staatsgewalt wie der Gummiknüppel. Was für eine Angst müssen sie haben, denkt Henning frohgemut. Und hübsch wäre, wenn sie in aller Eile den Haftbefehl vergessen haben. Und pfeift sich eins und fährt davon.